Fragment 010. Ein Kreis aus Rillen, unverständlicher Beschriftungen. Reflexionen auf Glas. Es spiegelt sich darin, dass sein Kabel durchziehendlich, teilweise beschnitten und verknotet. Staubig und alt bist du, nicht mehr zu gebrauchen. Stehst auf meinem Zeichentisch. Manchmal noch, nehme ich dich in die Hand, betrachte dich, entferne ein Stück. Fragmente, neu zusammengesetzt, modifiziert und brauchbar gemacht. Wie lange wirst du noch dort stehen? Tage, Monate, Jahre? Ich weiß es nicht. Bis dahin lass uns Freunde bleiben. Du hilfst mir mit den Bauteilen deines Körpers, und dafür zolle ich dir den Respekt, den du verdienst. Für immer, bis du nicht mehr bist.